Machen wir nochmal eine Testaufnahme. Das hat mich nämlich gerade sehr gewundert, dass die Aufnahme so laut gewesen ist. Okay. Vielleicht sollten wir es noch ein bisschen dichter an uns ranrücken. Rutsch. Könnte es lauter werden. Ist es denn jetzt laut genug? Ich glaube, guck mal, jetzt ist es wirklich ein kleines bisschen mehr laut. Ja, ich glaube auch, es ist mehr laut. Es ist nicht lauter, sondern mehr laut. Ja. Es sind mehr Laute. Richtig. Quack, quack, quack. Ja, das ist wie bei mehr Pixeln, weißt du? Es sind dann alle Pixel blau, weil es hier mehr Pixel sind. Ja. Okay. Warte, nehmen wir deinen oder meinen Podcast auf? Weiß ich gerade auch nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, dem discordianischen Nerdkram-Podcast für alles Mögliche. Und im Moment befinden wir uns ja in so einer Art Serie, nämlich Steffen und Kati oder Kati und Steffen. Der Esel nennt sich ja immer dann selbst zuerst. Ne? Also, und Steffen und Kati gucken so Katis Erstbegegnungen mit Dingen. Ich habe so eine Lücke, mehrere Lücken bei Kati in der Vergangenheit feststellen können, an Filmen oder an Serien. Und einer davon ist ja tatsächlich Wayne's World gewesen. Beide Teile. Also zwei Filme, die für mich einfach in meine Kindheit gehören wie nichts anderes und die für mich auch Kult waren. Und ich habe dann tatsächlich jetzt relativ kurz nacheinander beide Filme auch in der Grabbelkiste irgendwo beim Kick oder sowas dann kriegen können. Wirklich so für 2-3 Euro. Und habe gesagt, so, dann gebe ich mir selber nochmal die Chance und hole die Filme nach und gebe natürlich dann auch Kati die Chance, die Filme mal nachzuholen. Ich habe noch gar nicht Hallo zu dir gesagt. Hallo Kati. Hallo Steffen. Das war sehr unhöflich von mir, es tut mir leid. Ach, weißt du. Na gut. Ja, Wayne's World, das sind glaube ich so ja die Komödien der frühen 90er Jahre. Der erste Teil vor allem, ich habe den als allererstes irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Ich glaube sogar den zweiten zuerst. Also ich habe den zweiten Teil tatsächlich irgendwann mal zuerst gesehen und danach erst den ersten. Es ist wirklich so, gibt so ganz, ganz wenige Filme, die wirklich so weltweit irgendwie zum Kult gehören. So Zurück in die Zukunft ist so ein Fall. Star Wars natürlich. Den kenne ich auch. Star Wars kennst du auch schon. Gut, das ist natürlich. Ja, und auch Zurück in die Zukunft. Alle drei schon. Ja. Gut, dann können wir das von der Liste streichen. Die hätte ich zur Not nämlich auch noch auf DVD gehabt. Und eben Wayne's World von Anfang der 90er Jahre, die einfach irgendwie auch so ein Stück weit, ja, natürlich amerikanische Popkultur transportieren sollen oder das auch tun, aber irgendwie dann auch, ja, zu dem gehören, was in Deutschland oder grundsätzlich im Rest der Welt irgendwo auch so ein bisschen Zeitgeist gewesen ist. Du wusstest gar nichts über die Filme, oder? Nee. Also ich wusste, dass es sie gibt und wie sie heißen, wobei ich mir gar nicht mal sicher bin, ob ich, bevor du es mir gesagt hast, wusste, dass es einen zweiten Teil davon gibt. Mhm. Nee, ich wusste gar nichts drüber. Also aber ich hatte wohl schon mal so ein Filmplakat oder sowas gesehen. Also ich kannte die Nasen von den beiden Hauptdarstellern quasi schon. Aber sonst war ich da völlig unwissend. Aber Mike Myers, so als Schauspieler, war dir bekannt, so durch Austin Powers? Genau, von Austin Powers kannte ich den, wobei ich auch Austin Powers sehr spät gesehen habe tatsächlich damals. Aber den kannte ich natürlich, Gut. Genau. Weil der hat es ja dann tatsächlich, kann man schon mal vorwegnehmen, nicht nur einmal geschafft, eine Kultkomödie zu installieren, sondern gleich dann eben mit Austin Powers direkt noch eine zweite Generation an Kultfilmen hinterherzuschieben. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Leider kam danach dann nicht mehr so viel. Weiß nicht, wollen wir das insgesamt besprechen? Bist du der Meinung, dass man die Filme trennen sollte? Schwer zu sagen. Jetzt mal Hand hoch von euch, wer noch mal eine Zusammenfassung der Handlung braucht. Es ist wahrscheinlich nicht nötig, aber es ist halt Tradition. Man kann ja grob eben erzählen, worum es geht. Genau, also im ersten Film, wenn ich mich recht erinnere, ging es darum, dass Wayne und Garth genau, zusammen so eine Garagenfernsehshow haben oder Kellerfernsehshow irgendwie im Keller von Waynes Elternhaus, wo er auch immer noch wohnt. Und auf die wird durch einen dummen Zufall irgendwie so ein Fernsehproduzent aufmerksam und versucht quasi die mit unlauteren Zielen die Fernsehshow aufzukaufen, große Geld abzusahnen und die Jungs auszuboten. Parallel dazu verliebt sich der Wayne in eine Musikerin, in eine Sängerin von einer Band, gespielt von Tia Carrere. Genau. Auf die der Produzent dann auch so ein bisschen ein Auge geworfen hat und die er auch im Fernsehen irgendwie groß rausbringen will oder über ein Musiklabel, mit dem er auch Kontakte hat und so. Und es geht jedenfalls darum, dass die zu diesem Fernsehstudio umziehen und einen Vertrag unterschreiben und fett Geld machen erstmal und Wayne kann sich seine Lieblingsgitarre kaufen und wie er dann mit der Sängerin Cassandra, heißt sie im Film, die Tia Carrere, zusammenkommt auch so peu à peu, also wie sie sich annähern, unterhalten etc. pp. Und wie sie dann eben auch im Studio aber so anecken mit ihrer absolut, wie heißt das doch gleich? Infantilen Art. Ja, nicht nur infantil, sondern auch anarchistisch. Also ja, die lassen doch sich ja nichts sagen von niemandem. Ne? Die sagen, das ist meine Show und es ist mir egal, ob ich einen Vertrag unterschrieben habe mit Werbung und mit Noahs Archen ist, glaube ich, der genau. Das Imperium, sage ich mal. Und dieser Noah irgendwas, keine Ahnung, wie der heißt, ist halt so der Superboss und der läuft eigentlich immer in die Sendung rein und macht Werbung für seine Spielhallen, die er auch noch betreibt und so. Und das interessiert den Wayne halt überhaupt nicht und der verarscht den in der Sendung, nimmt die Leute alle nicht ernst und sagt, es ist halt mein Ding, es ist meine Show und ich mache hier, was ich will und worauf ich Bock habe und völlig egal, ob das irgendwem in den Kram passt oder nicht. Genau, was dann auch dazu führt, dass sie eben nicht mehr unter dem Dach von diesem großen Fernsehsenderstudio Wayne's World produzieren, sondern nach wie vor bei, weiß ich nicht, glaube ich, Phoenix Cable irgendwas. Cable 10 in Aurora, Illinois. Genau. In Aurora ist irgendwie so ein kleiner Vorort von Chicago in dem Fall. Genau, und weil sie aber dabei so ein bisschen echt trampelig sind, wie sie sich aus dieser Show, aus diesem Vertrag rausziehen, bringt er auch ein bisschen den Vertrag für seine Freundin in Gefahr, den Musikervertrag. Und sie haben aber im Laufe des Films irgendwie zufällig mitgekriegt, dass ein riesen Plattenproduzent wieder in Chicago sein wird, was ganz in der Nähe von Aurora ist. Produzieren bei Wayne's World eben so eine Art kleines Musikvideo, das sie ausstrahlen und dem Produzenten eben anbieten, hey, komm vorbei, wir haben eine super tolle Band für dich gefunden mit einer großartigen Sängerin und der kommt dann natürlich auch vorbei und es gibt einen Vertrag und Happy End, alle sind glücklich. Wayne ist mit Cassandra zusammen, Garth ist immer noch in seine Traumfrau verschossen, die er nicht anzusprechen wagt, weil er ein bisschen schüchtern. Ja, krampfhaft schüchtern schon ist. Schüchtern, genau. Ja, und ansonsten ist einfach jede Menge Anspielungen, die ich im ersten Teil gar nicht alle verstanden habe, drin. Es macht aber nichts, weil er trotzdem lustig ist, weil die beiden Jungs, so dieses beste Freunde-Ding, so wie man die sieht, die sind halt einfach beste Freunde, seit die, weiß ich nicht, irgendwie zufällig in Nachbarhäuser gezogen sind oder so letzten Endes, ne? So wie man das in den amerikanischen Vororten so kennt. Und die sind beide noch in einem Status, wo sie das auch nicht ändern wollen. Also wo sie auch nicht sagen, okay, ich muss jetzt mal mein Leben auf die Reihe kriegen oder irgendwas erreichen oder sonstiges. Sondern ich muss, wir wollen einfach Spaß haben, wir wollen beste Freunde sein, wir wollen diese kleine Fernsehshow machen, die wir haben mit noch drei anderen Kumpels, die so hinter den Kulissen arbeiten, also Kamera machen und sowas alles. Und jede Menge Spaß haben einfach. Und ja, legendär natürlich die Szene ganz am Anfang, wo sie im Auto sitzen und dieses Scaramouche-Ding hören. Genau. Bohemian Rhapsody von Queen eben. Genau. Ja. Genau, also der Film basiert eigentlich auf einer Reihe von Sketchen aus Saturday Night Live, wo Mike Myers und Dana Carvey, heißt der glaube ich, damals zusammen eben gearbeitet haben und die hatten eben dann eben Wayne's World und das ist im Grunde genommen das gleiche Konzept. Da sitzen zwei Typen und machen diese kleine Kabelsendung für einen offenen Kanal und wir haben gerade noch mal eben in den allerersten Clip reingeguckt und das ist im Grunde genommen schon das, was dann auch im Film hinterher so ein bisschen aufgeplustert und ein bisschen professioneller in Anführungszeichen dann eben präsentiert wird. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass der Film so ein bisschen die Kontinuität der einzelnen Sketche fortführt, weil man da eben auch in den Sketchen und im ersten Sketch schon Waynes Freundin Nancy eben trifft, mit der er im Film schon auseinander ist. Genau, seit 2 Monaten, was sie aber irgendwie nicht so akzeptiert. Sie droht ihm auch immer noch, wenn er sie nicht netter behandelt, wird er sie verlieren. Was ja eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen war, dass er vor 2 Monaten mit ihr Schluss gemacht hat. Aber genau. Und es ist auf der einen Art ist es so ein bisschen halt ein Spielfilm. Also das ist natürlich so die vorrangige Art, wie der Film gemacht ist. Wayne und Garth durchbrechen aber immer wieder die vierte Wand und sprechen direkt zum Zuschauer, zum Publikum, genau. Was so ein bisschen so ein, den Eindruck einer, ja, Mockumentary, möchte ich fast schon sagen, ja. So eben auch vermittelt und erinnert auch so ein bisschen an Spinal Tap. Weißt du, ob das was sagt? Nee. Spinal Tap war so, ist so die Mutter aller Mockumentaries, wo man sich so eine Hair-Metal-Band ausgedacht hat und die dann auf so einer fiktiven Tour begleitet hat. Und das ist auch eher eine Komödie als wirklich ein Spielfilm oder eine Dokumentation, sondern es ist halt wirklich ein... Ja, also man hat immer wieder diese Segmente einfach drin, wo sowohl Wayne als auch Garth quasi so einen laufenden Audiokommentar direkt in die Kamera abgeben zum Film, zu ihrem Leben, zu dem, was sie so planen. Sie haben auch alternative Enden für den Film. Genau. Großartig, 3, 4 Enden sind es, glaube ich, die immer wieder in der gleichen Szene einsetzen und dann sich anders entwickeln. Weil sie sagen, ach komm, so können wir den Film noch nicht enden lassen. Und also der Film ist also nicht, das ist nicht irgendwie eine Jugendkomödie oder ein Coming of Age, sondern das ist knallhart, eine im Grunde genommen eine Fortführung von kleinen Sketchen. Der Film ist auch sehr episodenhaft aufgebaut. Ja. Also so ein bisschen, jetzt gehen wir dahin, dabei nehmen wir so ein bisschen Handlung mit, ein bisschen Figurenentwicklung und gucken mal, wie sich die Figuren in dieser Situation eben dann auch bewegen. Genau. Das ist sehr schön. Musik ist stark im Vordergrund, weil das so Anfang der 90er war, so die Zeit von Grunge Rock und so dieser doch etwas gitarrenlastigen Musik und sowohl Wayne als auch Garth sind eben ja Heavy Metal Fans auch. Genau. Und das spiegelt sich natürlich dann auch wieder und auch so diese ganze Jugendkultur mit freitagsabends sich ins Auto setzen mit den Kumpels und dann eben aus Aurora, aus diesem kleinen Fort nach Chicago fahren, da in den kleinen Donutladen hin, wo ein etwas verschrobener Typ dann so einen Donutladen eben betreibt und es ist sehr, sehr, also dieser Film ist einfach durchsetzt mit Charakteren, die es vermutlich in der Realität gibt, aber die irgendwie extrapoliert sind, bis ins Maximum. Teilweise eben auch wirklich Figuren, die Stereotype von Figuren darstellen. Ja. Also es gibt auch diesen Dorfpolizisten im Prinzip, der seit ewigen Zeiten da ist, der die Jungs von klein auf kennt. Und sie unterwegs anspricht, als sie dann irgendwie, der eine ist eine Mischung aus stoned und volltrunken von den Freunden. Ja. Und den schleppen sie in diesen Donutladen rein und treffen aber vorher noch den Polizisten, der ihnen gerade erzählt, dass er mal wieder irgendwie eine Razzia gemacht hat in einem Reisebus. Und nachdem der Bus sauber war, mussten sie die Leute alle durchsuchen. Und aber der hat so dieses Feeling von so einem Kleinstadt-Cop, der halt alle in der Stadt irgendwie von klein auf kennt und weiß, wem zu trauen ist und wem nicht. Genau. Und der ist jetzt nicht so ganz hundertprozentig konform mit der Jugendkultur, die Wayne und Garth leben und auch präsentieren mit langen Haaren und so. Aber er weiß, das sind gute Jungs und die tun keinem was. Und deswegen lässt er die auch in Ruhe und also quatscht mit denen und tut denen nichts. So, ne? Also nicht so dieses, ey, du Langhaariger, du bist gefährlich, sondern... Oh, Jungs, ist nicht meins, aber ihr tut ja keinem was. So. Und dieses Gefüge, was sich da, also dieser Tradition will ich gar nicht sagen, aber so diese Routine, die sich mit denen einfach gebildet hat, ändert sich erst, als eben dieser Produzent reinkommt und sagt so, nee, wir machen das jetzt ein bisschen größer als sonst. Und dagegen sträubt sich Wayne dann ja auch und sagt so, nee, wir machen das hier so, wie ich das will, das ist meine Sendung. Genau. Oder, und ich lasse mich da nicht irgendwie reinreden und ganz egal, ob er einen Vertrag unterschrieben hat, auch wenn Mike Myers und Dana Carvey beide schon ein bisschen älter gewesen sind, die spielen halt Jugendliche. Ja. Das sind quasi noch Kinder. Mhm. Ne? Also Wayne, der eben noch zu Hause bei den Eltern wohnt. Anfang 20, lass die Anfang 20 sein. Lass die Ende 10, Anfang 20 sein, aber die sind halt eben noch sehr jung. Dementsprechend auch in der Szene, als sie sich da eben von den Produzenten überrumpeln lassen, die überschauen das nicht. Die verstehen das nicht. Und das ist. Die sehen, dass jemand die Produktionskosten übernimmt und ihnen noch $5,000 pro Nase oben drauf legt, ja. Und irgendwann lernt er dann eben auch Cassandra kennen und das ist so die erste richtig große Liebe, da wo er dann seine vorherige Freundin gar nicht so ernst genommen hat und auch so ganz froh ist, dass die eigentlich weg ist und das also wirklich für ihn so die erste große Liebe ist, auch eine sehr talentierte Musikerin und all das, die sich auch durchsetzen kann. Also eine der ersten Szenen, in denen Tia Carrera da irgendwie im Bild ist, prügelt sie dann irgendwie so ein Macho um und tritt ihn da durch die Gegend. So, das sind schon, also man merkt auch, das ist ein Stück weit Coming of Age, aber eben so auf diese, nicht auf diese schwere 80er-Jahre-Art, möchte ich mal fast sagen. Nee, das ist halt wirklich, es soll einfach Spaß machen und es tut's auch und zwar nicht auf eine billige Art, sondern es ist wirklich... Also ich jetzt mit meinen Anfang, Mitte 30 weiß ich das echt zu würdigen. Ich habe es dir auch schon gesagt, ich bin echt froh, dass ich den Film nicht eher gesehen habe. Da okay. hätte ich ihn, glaube ich, echt blöd gefunden. Also wenn ich den so, wenn du sagst, Anfang 90 ist der rausgekommen, dann hätte ich den mit 10 bis 14 sehen können, auf jeden Fall. Das war so die Zeit, wo ich den gesehen habe, ja. Genau. Und da hätte ich den blöd gefunden. So, da hätte ich irgendwie gedacht so, boah, nee, doof, finde ich nicht lustig. Jetzt habe ich einfach, glaube ich, auch selber ein bisschen genügend Abstand zu diesem Alter so und bin halt selber auch in einer gewissen Weise groß geworden, sage ich mal. Und verstehe noch mehr von den Anspielungen, als es früher der Fall gewesen wäre, weil ich da einfach auch das ganze Drumherum-Wissen an Filmen, Musik etc. pp. Ich meine, Musik kenne ich immer noch nicht so viel, aber mehr als damals. Ich hätte das nicht gekannt und ich hätte noch weniger von den Anspielungen verstanden im ersten. Im zweiten habe ich noch mehr verstanden. Mhm. Ich finde die, mittlerweile finde ich die richtig witzig. Ich weiß aber, ich hätte die tatsächlich so mit 14, hätte ich die nicht gut gefunden. Ich fand, also, so dieses mit Anspielungen verstehen oder sowas, da kommen wir dann gleich im zweiten Teil nochmal zu. Als ich in dem Alter war, wo ich die Filme zum ersten Mal gesehen hatte, wusste ich nicht, wer Jim Morrison ist. So, das konnte ich überhaupt nicht beurteilen. Viele Dinge, auf die da angespielt worden ist, da hatte ich dann erst Kontakt mit und hab die dadurch erst kennengelernt. Also auch sowas wie Queens Bohemian Rhapsody. Okay, bei uns lief schon gelegentlich mal Queen-Musik, weil meine Eltern viele Platten von denen haben. Aber dass ich in dem Alter schon selber Queen gehört hätte und gewusst habe, was sie auch für ein Erbe hinterlassen haben, diese Band, war ich überhaupt nicht in der Lage, das zu durchblicken. Ich habe den Film von der anderen Seite gemocht, weil das eine sehr bunte, eine sehr abgedrehte, Slapstick-getriebene Komödie eben auch ist. Mhm. Mit sehr vielen verrückten, verschrobenen Charakteren, so wo ich dich dann auch angeguckt habe, gerade bei dieser einen Szene, wo die dann diesen Donutladen reinkommen und dann der Verkäufer auch so einen kleinen Monolog in die Kamera hält, so nach dem Motto, ja, weiß ich nicht, wenn jemand im Krieg einen anderen Menschen tötet, ist er ein Held und wenn das jemand aus Leidenschaft tut, dann ist das ein Verbrechen. Und als Kind habe ich da auch gesessen und dachte, what the fuck, was ist das für ein Typ? Ja, ja, wohlgemerkt gespielt von dem Schauspieler von Ed Bundy, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Also Al Bundy und Al Bundy, genau. Ed O'Neill ist das. Ed O'Neill, darum, also genau. Also eine schreckliche Familie. Großartig gemacht, ich fand das zum Schreien, weil der das halt auch so durch die vierte Wand durchmacht, genau. Letzten Endes. Was dem Ganzen so ein bisschen auch den Eindruck verliert, gerade am Anfang des ersten Films fand ich, dass das wirklich so ein Begleiten des Lebens von den beiden ist und alle anderen wissen auch Bescheid drüber und wissen, dass sie eine Rolle spielen in dem Stück und Ed O'Neill versucht quasi durch einen ergreifenden Monolog, den er in diese Kamera spricht, vielleicht irgendwo eine gute Rolle zu ergattern. So ein bisschen wirkte das, ne? So wie so ein ich nutze diese Gelegenheit, dass zwei andere hier mit einem Kamerateam rumlaufen, um so eine Art Vorsprechen, so, vor allem, Promotape weil auch, zu machen. Weil ja auch Wayne und Garth dann eben in den Speisebereich gehen und sich irgendwo hinsetzen und die Kamera geht dann in die entgegengesetzte Richtung zum Tresen und begleitet dann eben den Verkäufer, also Ed O'Neill, dann quasi noch mal ein paar Schritte. Und also das ist so eine ganz entgegengesetzte Bewegung. Also alles geht so von diesem witzigen, lustigen weg und geht in diesen What-the-fuck-Moment, von denen es mehrere gibt. Also es gibt mehr solche Momente, wo du denkst so, wo kommt das auf einmal her? Was soll das jetzt? Ne? Genau. Und um dann aber auch eine Sekunde später wieder in übelsten Slapstick zu verfallen. Also da, wo Leute durch Fenster fliegen und auf Sofas landen oder also da, wo man denkt, dass Garth eher so ein Noob ist und so ein schüchterner Typ, ist er gar nicht. Also erst hat man so ein bisschen den Eindruck, so er hat schon so ein bisschen so ein... Ja, wirklich so ein bisschen, als wäre er neben der Spur. Ein bisschen neben der Spur, ein bisschen ängstlich auch, manchmal ein bisschen sensibel. Aber der ist halt auf keinen Fall leicht unterzukriegen. Also dann am Anfang, wo sie sich dann bei einem Konzert eben treffen und er wird nicht durchgelassen von so einem großen Schläger und weggeboxt, geht er halt los und holt irgendwie so ein Elektro-Ding aus dem Kofferraum und tasert den durch die Gegend. Also der weiß sich schon zu wehren irgendwo. Ne? Ja, ja. Und das macht auch so ein bisschen den Humor aus. Also weil Garth eben im Zweifelsfall mindestens genauso großer Held ist eben wie Wayne in dieser Geschichte. Genau. Genauso eine Perspektive. Aber er sagt es irgendwo über sich selber, dass er keine Veränderungen mag auf jeden Fall. Und versteckt sich gerne auch so ein bisschen hinter Wayne, wenn er die Möglichkeit hat. Aber wenn er die Möglichkeit nicht hat, dann kann der auch ordentlich auspacken. Genau. Auf der anderen Seite finde ich es aber total schön, dass in dem ganzen Film, die sind relativ friedlich, die Jungs, ne? Also ich kenne andere Filme aus der Zeit, da wurde sich ständig wirklich gekloppt und da waren auch die Protagonisten diejenigen, die die Prügeleien angefangen haben im Zweifelsfall. Und das machen die beiden nicht. Die wehren sich, wenn sie angegriffen werden. Also gerade mit diesem Elektroschocker und so. Und es gibt, glaube ich, auch eine Szene, wo Wayne so eine Art Martial-Arts-Ding abzieht so ein bisschen. Also gar nicht. Tia Carrere macht das, als er den einen Typen niedermacht. Zu Recht. Weil der sie dumm angemacht hat. Wird Wayne überhaupt irgendwann... Nee, ne? Also im ersten Teil glaube ich tatsächlich körperlich zumindest nicht. Nee. Also er ist immer so im Umfeld von Dingen, wo durchaus Gewalt passieren kann, aber er ist überhaupt weder die treibende Kraft dafür noch großartig dran beteiligt. die genießen halt in dem Dorf auch so ein bisschen wie so ein Celebrity-Status, möchte ich fast sagen, weil immer, wenn Leute die beiden halt treffen, hey, seid ihr nicht die beiden von der Sendung. Macht ihr nicht genau. Diese Sendung im Kabelkanal. Also die sind da schon so ein bisschen bekannt. Und ich glaube, die Leute haben da auch schon so ein bisschen Respekt vor denen. Also das sind schon coole Leute. Also gibt immer mal wieder auch so Figuren, die so ein bisschen schief auf die drauf gucken, aber die haben eigentlich gar nicht so die Vormachtstellung in diesem Film, sondern eigentlich eher so Charaktere, die denen so auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ihr seid cool. Genau. Ja, ja, und das ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen, was so die Triebkraft auch für beide ist, diese Sendung zu machen, innerhalb dieses Films auch. Die haben einfach Bock drauf, Spaß zu verbreiten. Ja. Also die haben kein Karrierestreben im Sinne oder irgendwas. Die machen diesen Vertrag mit dem großen Studio auch eher wegen des Geldes und sagen, boah, cool, da schenkt uns jemand $5,000 dafür, dass wir machen, was wir sowieso gerne machen. Genau. Weil sie halt nicht genau in die Verträge reingucken. Die wollen einfach Leuten eine Freude machen, die wollen miteinander rumalbern, die wollen sich gegenseitig ein bisschen auf die Schippe nehmen teilweise vielleicht, aber so auf eine ganz freundliche Art. Und das finde ich super schön, weil das prägt diese Filme auch komplett. Genau. Die sind wirklich richtig, richtig friedlich, ganz im Gegensatz zu Sachen wie, was ist denn aus der Zeit? Beverly Hills Cop ist ein bisschen älter, glaube ich. Beverly Hills ist ein Tacken älter, ja. Ist ein Tacken älter. Aber so andere Filme aus der Zeit, die waren einfach immer irgendwie, da hat man so einen Helden, der dann durch die Gegend zieht und alles platt macht, was irgendwie nicht richtig ist und so. Und die beiden sind echt so irgendwie auch schon so was bei Austin Powers dann so ein bisschen durchkommt, so dieses Liebe verbreiten, ne? So dieses, so ein bisschen, nicht ganz so extrem, ja, wobei, aber so dieses, ja. Wir machen Dinge, die uns Spaß machen und hoffen, dass wir anderen damit auch eine Freude machen können. Wobei ich glaube, dass Austin Powers dann doch nochmal wieder so den Maßstab neu setzen musste, weil bis dahin dann schon härtere Komödien gelaufen waren und dann nochmal wieder so ein bisschen, also Austin Powers ist ja, was so sexuelle Anspielung angeht, ja, viel, viel stärker, einfach weil das Umfeld, das gesellschaftliche Umfeld weiter gewachsen ist bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt. Und ich habe das damals auch ein bisschen skeptisch beäugelt, weil ich kannte Mike Myers halt vorrangig von den Wayne's-World-Filmen und dann kam eben der erste Austin Powers und ich sagte so, ja, nee, das ist irgendwie nicht. Also schon ein bisschen so, eher so ein bisschen skeptisch gesehen. Was mich so ein bisschen ärgert, ist so, dass das Tia Carrere, also eben Cassandra, relativ zügig zu so einem Trophy-Wife wird, also so ein Trophy-Girl, also Wayne benimmt sich halt irgendwann so desaströs allen möglichen Leuten gegenüber, also seinem Kumpel Garth, dann eben auch der Produktion gegenüber und eben auch seiner Freundin gegenüber, dass sie dann erstmal alle so im Stich lassen und an die Seite schieben und in der Zeit macht sie dann eben mit den Produzenten rum. Und es ist dann mehr oder weniger an Wayne, sie zurückzuerobern. Und im ersten Moment, auch wie wir den jetzt die Tage nochmal geguckt haben, war das wieder so ein Moment, wo ich dachte so, ist das wirklich nötig? Aber man merkt dann doch relativ schnell, dass ihr das mit dem Produzenten auch nicht passt, mit diesem Lackaffen. Und vielleicht im Zweifelsfall auch einfach nur, um Wayne eins auszuwischen, so mach deine Sache richtig, ansonsten bin ich weg. Also behandle mich vernünftig. Weil in der Sekunde, wo sie merkt, dass sie mit dem Produzenten halt eben auch nicht glücklich wird, weil er irgendwie eine fiese Schlange auf den auf die Schulter legt und in den Wasserfall stellt und für wie ein so ein Musikvideo wie genau. So in so einen Amazonendress steckt und wo sie einfach gar keinen Bock drauf hat, andere Musiker dahinstellt, die sie nicht kennt, wo sie dann merkt, okay, auch sie kann nicht mehr das machen, was sie möchte, sagt sie, okay, dann möchte ich aber bitte zumindest meinen Wayne wieder haben. Und da war dann so auch die Auflösung für mich dann wieder okay, wo ich gesagt habe, okay, sie ist halt nicht nur die Belohnung, sie ist halt auch ein eigener Kopf und das macht sie, glaube ich, auch ab der ersten Sekunde relativ gut klar, wo sie diesen Typen mal durch die Gegend tritt, weil er sie irgendwie antatschen möchte. Genau. Hast du noch was? Nee, zum ersten nicht mehr. Zum ersten nicht mehr. Dann gehen wir einfach direkt ohne große Umschwerfe zum zweiten. Genau. Ich bin der festen Überzeugung, ich habe den zweiten, wie gesagt, zuerst gesehen und ich finde, der zweite ist auf der einen Art dem ersten sehr ähnlich, weil er eine relativ ähnliche Handlung hat. Auf der anderen Art ist er aber dann doch wieder ganz anders. Also das ist irgendwie ein ganz, ganz seltsames Gefühl, was ich diesem Film gegenüber habe. Ja, also es ist schon tatsächlich so ein bisschen, was ich sehr gelungen finde, es ist nicht ein Wiederaufwärmen des ersten Teils, sondern es ist wirklich eine Fortführung der Charaktere und der Handlungen. Zusammengefasst, Wayne ist mit Cassandra zusammen. Die hat mittlerweile, also am Ende des ersten Teils hat sie ja Kontakt zu diesem großen Musikproduzenten bekommen und der hat sie auch unter Vertrag genommen. Christopher Walken taucht auf als ihr Producer. Neue Rolle im Film, der so ein bisschen wieder dazwischen schießt bei Wayne und Cassandra in der Beziehung auch. Das Musikstudio, das Label will Cassandra nach L.A. holen und sie will halt aus Aurora raus. Sie will nicht aus Aurora raus und sie will auch nicht von Wayne weg. Und Wayne weiß nicht so richtig, was er jetzt eigentlich machen soll mit seinem Leben. Und dann hat er einen Traum, in dem ihn ein halbnackter Indianer. Mysteriöser halbnackter Indianer. Genau. durch eine Wüste führt und in dieser Wüste trifft er Jim Morrison. Und der sagt ihm, du musst ein Konzert veranstalten. So mit den ganzen großen Leuten und so. Und er sagt, ja, aber wie sollen die denn kommen? Und er sagt dann so ganz geheimnisvoll, wenn du sie buchst, werden sie kommen und so. Und es ist für mich ein Highlight, weil da sind im zweiten Teil sind wesentlich mehr Filmanspielungen drin als Musikanspielungen. Ja. Und ich kenne mich mit Filmen wesentlich besser aus als mit Musik. Und ich glaube, ich habe dir alles, was ich erkannt habe, immer um die Ohren gehauen. Der so, Feld der Träume, yeah, wenn du es baust, kommt er zurück und so. Ich war zum Teil habe ich da echt gesessen und gedacht, also wo ich mich immer gefreut habe, weil ich dachte, okay, die Filme willst du kennen, das sind Klassiker. Und Minuten vorher bist du drauf gekommen, hey, ich weiß ganz genau, worauf das hinausläuft. Und ich habe nur auch gesessen, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Weil ich mich halt über diesen einen Moment halt gefreut habe, beispielsweise diese Anspielung eben auf die Reifeprüfung. Ja, genau. Mit Dustin Hoffman, wo er da wirklich Cassandra. Und ich dachte, das wird sie kennen, da wird sie sich freuen. Und Minuten vorher wusstest du schon, worauf sie hinausläuft. Und ich so, verdammt. Das war so großartig. Das war so schön. Ja, weil es aber auch so angekündigt, also so, ja. Schon angetriggert wird. Und das hat mir richtig, richtig fett Spaß gemacht. Und dann ist natürlich auch tatsächlich so dieses, wie er versucht, dieses Konzert zu organisieren. Das, just nachdem er diesen Traum hatte, gibt es erstmal so eine Bestätigung, dass es nicht nur ein Traum war, sondern wirklich eine Vision, weil Morrison ihm auch noch im Traum gesagt hat, dass Garth irgendwie ein Paket bekommen wird, das falsch zugestellt worden war und jetzt tatsächlich dahin und alles drin, wie Jim Morrison es beschrieben hat tatsächlich. Also Garth kommt zu ihm am nächsten Morgen und sagt, ja, mein Paket ist da und das und das und das und das. Und er sagt, okay, das war nicht nur ein Traum, wir müssen dieses Konzert, also und mit Konzert sowas wie Woodstock. Es wird Wainstock. Und die Idee will er auch direkt Cassandra erzählen, rennt ins Studio, wo Christopher Walken, also der Producer, mit dabei ist und sagt, ja, und wir machen ein Konzert in Aurora. Und sie ist so total sofort begeistert und der Producer halt erstmal so, aha, wer kommt denn? So, ne, also so ein Miesmacher, so ein bisschen. Genau. Und Wayne saugt sich irgendwas aus den Fingern, wer kommen wird. Er hat natürlich noch niemanden angefragt. Das ist ja gerade aufgestanden quasi. Genau. Und sagt, ja, und Aerosmith und Van Halen und noch ein paar andere. Und hast du nicht gesehen, so, ne? Und sagt eben, Cassandra könne mit ihrer Band dann auch auftreten und das wäre doch total cool und so und überhaupt. Und fängt also an, dieses Festival organisieren zu wollen, was dann auch natürlich mit Anträge stellen irgendwo und Geld auftreiben und sie schmeißen eine Riesenparty, wo sie das Antragsgeld quasi mit zusammenkriegen wollen, was ihnen auch gelingt. Und auch da ist es wieder ähnlich wie im ersten Teil, dass er in seiner Manie, dieses Festival auf die Beine zu stellen, alle anderen so ein bisschen wegstößt. Mhm. Also er ist auch zunehmend eifersüchtig auf den Producer. Und das geht so weit, dass er tatsächlich seiner Freundin nachspioniert, der Cassandra. Und das geht nicht gut. Die trennen sich dann vorübergehend, die zwei. Und also zumindest hat es den Eindruck, dass sie sich trennen. Und sie geht dann auch nach L.A. und da ich glaube, er macht ja sogar gezielt Schluss mit ihr. Ja, er macht gezielt Schluss mit ihr, genau. Sagt, ich glaube, wir sollten uns trennen. Und du hast deine Karriere und L.A. und überhaupt. Und ich muss dieses Festival auf die Beine kriegen und so. Was man am Anfang des Films mitbekommen hat, er trifft auf ihren Vater. Sie hat keine Aufenthaltsgenehmigung mehr. Also die läuft ab irgendwie, ihre Aufenthaltsgenehmigung. Sie kommt ja aus Hongkong. Schon das Zusammentreffen mit ihrem Vater ist großartig. Das endet auch in so einer klassischen asiatischen Kampfkunstfilmszene, wie die beiden sich gegenseitig da mit Schwertern und Faustkampf und Karate und hast du nicht gesehen. Und schlecht synchronisiert und alles. Und, genau, also wirklich alles. Volle Programm. Richtig, richtig gut gemacht. Und der sagt halt, naja, also Aufenthaltsgenehmigung brauchst du halt und überhaupt und. Aber er wäre einfach auch nicht genug, gut genug, ganz egal, wie gut er kämpfen könnte, so in dem. Es läuft also darauf hinaus, nachdem Wayne mit ihr Schluss gemacht hat, fliegt sie nach L.A. und da kommt dann eben diese Szene mit der Reifeprüfung, Anspielung auch. Sie will dann den Producer heiraten, auch damit sie eben als Ehefrau diese Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Wayne ruft ihren Vater an oder kriegt einen Anruf von ihrem Vater, ich weiß gar nicht, wer wen anruft, und der erklärt halt auch gleich schon so direkt, ja, ja, aber ich kann das jetzt alles erzählen, weil du wirst eh nicht mehr rechtzeitig hier sein, es ist die erste presbyterianische Kirche in der so und so Straße und bla und da und so. Und das war schon die Stelle, wo ich irgendwie, die Reifeprüfung. Genau. Und nachher steht er an dieser Glastür und Emma dagegen und ruft Cassandra! So wie an und dazu mal Dustin Hoffman mit Elaine! Und es ist einfach großartig, weil genau das auch passiert. Genau. Was ich auch super witzig fand, waren auch die Typen mit der Glasscheibe, den Melonen das, und das den Hühnern. Das ist so dieses, da wo für mich der zweite Teil einfach nochmal wirklich mehrere Schippen Kohle drauflegt irgendwo. So da, wo man am Anfang so, ja, da sind schon so Sketch-Elemente drin und so kleine Gags, die man so eingebaut hat. Und da gibt's auch relativ schnell den Payoff. Ganz zu Anfang treffen die halt irgendwie so mehrere Leute, die halt Kisten auf die Straße stellen und zwei gehen mit so einer Glasscheibe immer über die Straße und Was macht ihr hier eigentlich? Ja, wir sorgen dafür, dass Melonen und Hühner da sind. Melonen und Hühner da und, sind. Und wir gehen mit der Scheibe hier und ja, was macht ihr damit? Ja, keine Ahnung. Machen wir. Wir halt sorgen einfach nur dafür, dass ihr. Genau. Und erst denkt ihr noch so, okay, das ist ein Verkauf. Und so, nee, wir verkaufen. Wir sorgen nur dafür, dass genügend da sind. Genau. Und ich so, okay, ja. Hm. Und dann gibt's eben dann, also da wo es dann eben so diese klassischen 70er Jahre Autorennen, Verfolgungsjagden dann eben sind, fährt Wayne natürlich komplett überall durch. Und nachdem das erledigt ist, klopfen die sich gegenseitig auf die Schulter und sagen, gut, unser Job ist erledigt. Das ist so großartig. Das ist halt wirklich so dieses, es wird angekündigt und es wird auch eingelöst wesentlich später. Und es ist aber trotzdem lustig, weil es halt wirklich so offensiv angekündigt wird. Oder auch, dass das Wayne dann eben zum Spionieren auf eine Laterne klettert und dann so eben so Bauarbeiterklamotten hat und das erste, was du halt schriest, war die Village-People. Und ich dachte, oh mein Gott, woher weiß sie das auf einmal? Und dann, das war so großartig. Und dann ist eben Garth ist eben auf einer Kreuzung als Verkehrspolizist und der nächste ist ein Rocker mit diesen Lederklamotten. Genau. Was war der vierte? War dann nochmal der Seemann. Der Seemann, der in so einer sich tarnt in einer Gruppe von Matrosen, die irgendwie vor dem Kino rumstehen. Also da wirkt es auch noch homogen so in der Verkleidung. Aber und dann ist es halt so, es sind halt Einzelpersonen. Erst was du halt eben schriest, waren die Village People. Und dann kommt eben der Produzent, also Christopher Walken, eben darauf, okay, die werden beobachtet. Die flüchten in so eine schwule Disco, wo die Jungs alle am Abfeiern sind und wollen von der Bühne halt eben nach draußen. Die Tür ist aber abgeschlossen. Und der DJ sieht das halt und spielt YMCA. Und die tanzen richtig einen ab. Das ist so fantastisch. Halt. Ich habe das so gefallen. Es ist richtig, richtig großartig. Ich habe die Szene so genossen. Ja. Es ist richtig toll. Und am Ende werden sie abgeschlagen. Die Jungs freuen sich. Und das ist richtig, super. Richtig schöne Szene. Und dann kommt der nackte Indianer nochmal, um das halt auch zu verfolgen. Genau. Ich stehe auch nochmal auf dem Video. Es ist richtig, richtig schön. Es macht einfach richtig Spaß. Richtig Spaß. Also wie gesagt, also so vom Comedy-Potenzial haut der Film da nochmal einiges drauf. Auch der Roadie, den sie sich dann eben wieder zuholen. Ja, der dann immer so die gleiche alte Geschichte erzählt über die Smarties, die er für Ozzy Osbourne besorgen musste. Und großartig. Und dann musste ich sie mit ihren eigenen Schuhen tothauen. Du sitzt da und denkst, was ist das für ein Typ? Es ist total abgedreht. Und dann machen die auch so ein... Also auch da wieder so Anspielungen auf die Militärfilme, die in den USA jetzt halt dann so richtig massig kamen, so diese Rekrutenfilme. Full Metal Jacket zum Beispiel. Genau, diese ganzen Rekrutenfilme, weil sie dann die Roadies ausbilden, so, ne? Und dann haben sie auch so eine Tennisballwurfmaschine und haben auf der Bühne ein Mikrofon aufgestellt, dass der Ex-Roadie immer wieder umzieht und die anderen müssen halt hinrennen, diesen Mikrofonständer wieder aufstellen, während sie mit diesen Tennisbällen befeuern werden und so. Ne? Die ganze dieser Kommandoton von diesen Rekruten, Soldaten, Militärfilm und so. Großartig. Und der ist halt total strange und Garth sagt auch mal irgendwann, wann ist eigentlich bei dir die Leitung durchgebrannt oder irgendwie sowas? Es ist richtig, richtig herrlich. Genau. Und dann ist am Ende, haben sie das Konzert alles vorbereitet, sie haben auch massig Tickets dann verkauft. Es ist wirklich so dieses Woodstock-Feeling, du siehst... Also da wo es im ersten Teil auch so gewesen ist, dass es halt Wayne wieder vor die Füße fällt und er nicht so ganz klarkommt, entwickelt sich am Ende halt im zweiten Teil auch wieder zum Guten. Also Leute kaufen die Tickets, aber es ist halt immer noch so, dass keine Bands zugesagt haben. Es ist immer noch niemand da. Genau. Ne? Und das ist einfach wirklich so. Und Garth war zwischendurch nochmal bei Jim Morrison in der Wüste mit dem Indianer, hat da auch noch Sammy Davis Jr. kennengelernt. Genau. Großartig. Ist immer weiter unterstützt worden so und Jim Morrison meinte auch so, naja, damit sie dir helfen, musst du erst mal ein paar Leuten helfen und so. Und hat so komische Lebensweisheiten und keine Ahnung. Und am Ende ist halt wirklich so, dass sie dann dastehen und es sind keine Bands da. Also der Einzige, der gekommen ist, ist so ein Otto Walkes-Verschnitt für USA, hast du gesagt, ne? Rip Taylor, genau. So ein Konfettiwerfer war das, so ein Stimmungstyp. Genau, der ist der Einzige, der gekommen ist. So da, vielleicht sogar eher der amerikanische Achim Menzel, wenn du so möchtest. Ja, das könnte gut sein, genau. Ja. Und dann stehen sie halt erstmal da und dann gibt's auch da wieder verschiedene Enden. Und Wie gesagt, so vom Comedy-Potenzial legen sie noch eine Schippe drauf. Mir ist der Film also dann auch beim letzten Mal gucken gerade so von diesem Freundin ist so ein bisschen wieder die Belohnung für ihn am Ende, weil er natürlich die Hochzeit verhindert und sie dann doch zu ihm kommt. Dann steckt er seine Gitarre da noch rein. War es seine Gitarre? Ich weiß gar nicht. Oder irgendeine Gitarre noch da rein, um dann eben die Tür abzuriegeln, dass sie ihm nicht hinterherkommen. Genau. Und er flüchtet wieder mit dem Mädchen. Also mir ist der Film in weiten Teilen zu ähnlich zum ersten. Also wo ich dann auch sofort ab der ersten paar Minuten so das Gefühl hatte, okay, ihr versucht jetzt Beat für Beat den ersten nochmal zu wiederholen. Und da versagt der Film für mich einfach auch. Aber alleine so diese ganzen kleinen, absurden Szenen, also die einfach noch mal stärker als im ersten sind. Ja. Auch so, wie sie dann eben den Roadie aus London holen, ja, und ins Flugzeug steigen und das Flugzeug fliegt durchs Bild und einer sagt zum anderen, also offscreen ist ja schön, dass Paramount, also die Produktionsfirma des Filmes, uns diesen Flug bezahlt. Und dann siehst du die beiden nur von hinten und das sind die halt überhaupt gar nicht selber, wie sie im Piccadilly Circus stehen und dann sich die Karten vors Gesicht, genau, halten. Klar, und auch das Flugzeug ist ja wirklich so wie aus der Puppenkiste letzten Endes. Ja, so ein Spielflugzeug, genau, auf so einer Drahtstange irgendwie, die so, ja, durchs, genau, Bild geschoben wird. Und dann fliegen sie wieder zurück und das ist das gleiche Bild, nur gespiegelt. Und es ist einfach so, wo klar wird, okay, wir machen uns jetzt auch so ein bisschen über so Filmindustrie lustig und nach dem Motto, ja, das ist in echten, Anführungszeichen, großen Produktionen auch genauso passiert, mhm, dass sie einfach nur so Stock-Footage zeigen von London und dann sind die Figuren, also in so einem Establishing-Shot, nur dann eben gezeigt wird, okay, die sollen jetzt angeblich in London sein, dabei ist das Zimmer, wo sie den Roadie rausholen, wahrscheinlich irgendwo um die Ecke, wo sie eh gedreht haben. Ja. Und dann haben sie einfach irgendwelche Statisten nach London gestellt, von hinten abgefilmt und gesagt, dass, also der eine war auch viel kleiner als der, genau, andere. Wo du sagst, was soll das jetzt? Ich sag, dann sind die gar nicht selber. Ne? Genau. Ja, das stimmt. Das war schon ein bisschen irgendwie so, hä? Genau. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir der Film. Das ist auf der einen Seite wirklich so ein Hoch, nicht nochmal. Also in so 40% des Filmes, mhm, und in 60% des Filmes sage ich einfach nur, richtig genial, tolle Fortsetzung. Ja. Das ist so zwiegespalten. Also ich glaube, den zweiten Teil kann man besser gucken, wenn man nicht eine Handlung erwartet. Also weil, mhm, da ist wirklich so dieses Abfeuern von Slapsticks, von Zitaten, von Anspielungen, Übersteigerungen auch nochmal viel, viel intensiver als im ersten. Ja. Und das macht auch einfach, allein das macht schon Spaß. Ich brauche keine Handlung dafür letzten, genau, Endes. Und die gibt's auch entsprechend wenig. Also die ist auch entsprechend dünn. Ich hatte teilweise tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, die Handlung ist nur dazu da, um diese Gags bringen zu können. Also, ja, ne, die Trennung von Cassandra war nur dazu da, damit er sie nachher doch wieder vom Altar irgendwie in dieser Cassandra-Reifeprüfungsszene zurückerobern konnte. Aber allein, dass man eben hingeht und im ersten Teil treffen sie auf Alice Cooper, ja, gehen Backstage und zum zweiten Drittel des Filmes, weil das einfach dann von der Handlung da auch passte und schmeißen sich auf den Boden und we're not worthy, mhm, und dann, beten dann eben Alice Cooper an. Das machen sie dann im zweiten Teil direkt zum Anfang mit Aerosmith. Ja. Dann, so, klar, man hat eben auch Bands, echte Bands, und im zweiten Teil nochmal wesentlich stärker echte Leute dann eben da, die da eben auftreten. Mhm. Und weil das war da zu dem Zeitpunkt, war der erste Teil halt schon mega Kult und, genau, das war so ein Instant Classic einfach. Ja. Dass natürlich sich die Bands oder die echten, Anführungszeichen, echten Bands zum Teil auch drum gerissen haben, damit in solchen Filmen dann, mhm, auch mitzuspielen. Genau. Genau. Ja, es gab noch so einen Nebenstrang mit Garth, der dann auf Kim Basinger trifft. Genau. Die ihn direkt auch mal verführt und abschleppt und hat man nicht gesehen. Auch da stecken relativ viele Filmzitate drin. Also die Szene im Waschsalon ist aus einem Film, von dem mir nur gerade nicht einfällt, welcher. Das ist dieses, ja, ich meine, Anbaggern im Waschsalon ist jetzt ja, auch sehr amerikanisch, ja. Sehr amerikanisch. Dann sind sie auch bei ihr zu Hause und sie verführt ihn und dann kommt so die Szene, wo sie ihn überzeugen will, ihren Mann umzubringen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein alter Kim Basinger-Film mit, schlag mich tot, wer war die männliche Hauptrolle? Ich weiß es nicht. Es hätte Richard Gere sein können, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab Kim Basinger, glaube ich, erst da wahrgenommen, in den 90ern, wo ihre Karriere dann schon vorbei war, also wo sie mit Dan Aykroyd diesen Film gedreht hat, meine Stiefmutter ist ein Alien oder sowas. Ja, genau. Das war so meine erste Begegnung, mhm, mit Kim Basinger. Genau. Und, also da sind auch nochmal ein paar nette Gags drin, so, das ist aber auch so eine Handlungsebene, die eigentlich da auch nicht so ganz reinpasst. Doch, eigentlich schon, weil es geht darum, dass Wayne was erreichen will in seinem Leben, weil er sitzt halt immer noch, er hat sich jetzt ein Loft gekauft, ist von zu Hause ausgezogen, die machen aber eben immer noch diese Fernsehserie und irgendwie hat er das Gefühl, er kommt nicht weiter im Leben. Und da wird ihm auch immer wieder gesagt, du musst, mhm, mal was machen. Und dann kommt Jim Morrison eben und sagt, na, mach mal was, mach mal dieses Konzert, tu mal was. Und ich glaube, dass das dann gespiegelt wird auf Garth, der immer so ein bisschen so die Nummer zwei, es klingt, mhm, ein bisschen fies, weil er ist eigentlich nicht die Nummer zwei, der sondern passivere ist der Part. Der passivere Part ist ein guter, guter Begriff. Und auch der kommt dann tatsächlich eben, dass er dann eben das erste Mal hatte und dann eben auch mit so einer Frau. Und da, wo Wayne im ersten Teil schon das Mädel abschleppen darf, passiert ihm das eben auch. Und er ist so ein bisschen so der Nachzügler von den beiden. Und die beiden freuen sich dann auch darüber. So, also vielleicht auch so ein bisschen der Versuch, Garth so ein bisschen weiterzuentwickeln, mhm, auch als Person. Und weiß ich nicht, jeder andere Film wäre jetzt hingegangen, hätte diese Szene auch ausgespielt, hätte ihm die Knarre in die Hand gedrückt und den Alten erschießen lassen. Aber Garth sagt ja auch komplett, nee, das ist mir zu heiß, schmeißt die Knarre ins nächste Gebüsch und verpisst sich und von Kim Basinger ist den Rest des Films nichts mehr zu sehen. Ja, das stimmt. So. Ja, aber ich fand es trotzdem insgesamt, also es ist schon ein wichtiger Handlungsstrang auf jeden Fall, um die Figuren miteinander zu vergleichen auch und die Entwicklung. Insgesamt wirkt es aber wie so ein bisschen rangeklatscht als Seitenstrang. Ja, so dachte ich mir, was machen wir jetzt währenddessen mit Garth? Genau. Also da wo er im ersten Teil noch so ein bisschen so die Stimme der Vernunft gewesen ist und es gibt ja im ersten Teil auch diese großartige Szene, wo dann eben der Produzent zu Garth kommt und der hat da irgendwie so eine Apparatur gebaut. Oh Gott, ja, diese elektronische Hand. Das ist eine der großartigsten Szenen. Keiner weiß bis heute, was das soll. Das hat keinen Sinn, keinen Verstand. Ja. Und er haut dann eben auf diese Roboterhand drauf. Aber auch da sieht man, der ist sein eigener Kopf. Also der ist nicht der zweite Teil von Wayne. Also er ist irgendwie sein eigener Kopf. Und im ersten Teil reagiert dann auch ganz anders eben auch später auf Christopher Walken am Anfang dann, wo er dann eben auch zu Christopher Walken gesagt, ein Oberarschloch sagte was? Ja, und dann, das ist eben Garth. Garth macht diesen Witz auch. Ne? Das stimmt. Ja, nee, also im ersten Teil, das ist tatsächlich, also die Szenen hatten dann teilweise eben so diesen Versuch, die Jungs auseinanderzubringen. Ja. Also da war ja der Produzent auch ganz stark interessiert zwischendurch immer, die auseinanderzubringen. Ja. Um leichter an die Sendung einfach ranzukommen. Hat halt nochmal gezeigt, okay, der ist sein eigener Kopf, aber der ist halt auch trotzdem Teil von Wayne's World. Also schon im zweiten war das nochmal ein bisschen mehr so ein Sonderfall, Extrafall irgendwie. Also es fügte sich nicht so gut ein wie im ersten, fand ich. Es war halt so, es war halt auch so, allein dadurch, dass die beide Figuren einfach etablierte Charaktere gewesen sind. Die sind ja nicht für den Film geschrieben worden, sondern die gab es ja jahrelang vorher, also 89 eben schon in Saturday Night Live. Das waren einzelne Charaktere, die man hätte auch einen einzelnen Garth-Film, wenn man es gewollt hätte, machen können. So die Adventures of Garth Elgar oder keine Ahnung. So hätte nicht funktioniert, weil die beiden so ein Comedy-Duo auch sind. Aber das wäre gegangen, weil der Charakter selbstständig ist und eben auch, wie ich finde, auch in diesen Szenen unabhängig von Wayne funktionieren. Darum geht es, glaube ich, auch tatsächlich, ihn so ein bisschen dann auch in dieser Adoleszenz, in dieser beginnenden Adoleszenz, so ein bisschen von ihm auch zu emanzipieren, von Wayne eben. Das tun die Szenen auf jeden Fall, ja. Ich finde es halt, aber es ist halt auch einfach eine Sache, ich finde sie insgesamt für den Film halt einfach nicht stimmig. Also für die Figur passt das, auch wie er sich verhält und alles ist okay, aber ich finde es für den Film insgesamt wirklich wie so ein reingesetztes irgendwas, finde ich. Aber ist Geschmackssache, glaube ich. Also ich fand die Szenen trotzdem gut. Ja, ich fand es halt schön, dass er noch so ein bisschen Geschichte bekommen hat, weil man hätte ihn halt auch wirklich die ganze Zeit, wie man es auch im ersten Film nicht gemacht hat, die ganze Zeit neben Wayne nebenher laufen lassen können, eben als die Nummer 2. Und dass man das eben nicht getan hat und im Gegenteil ihm hinterher dann ja auch noch die Verantwortung für diese Veranstaltung dann eben, also wo Wayne sagt, ich muss mich jetzt um 2-3 Dinge kümmern, mach du das. Und dass man dann sieht, er ist auch durchaus in der Lage, sich durchzusetzen und das eben auch zu machen. Genau. Also dieser Blick, dieses etwas schief aus der Wäsche guckenden Typen, also wo man so denkt, okay, das ist jetzt so ein bisschen der Schwächling der beiden. Nö. Nee. Er ist sicherlich der Auffälligere auf den ersten Blick, wo man ihm eher zutraut, dass er es nicht auf die Reihe kriegt, aber das ist halt wirklich so dieser erste Blick, den man hat. Und der ist tatsächlich ist sehr cool. Also ich mag den sehr gerne. Genau. Schön fand ich aber auch dann nach dem Konzert diese Szene noch mit dem mysteriösen nackten Indianer. Also der taucht ja dann tatsächlich noch mehr auf. Und zwar kann ihn sehen der Rip Taylor. Rip Taylor sieht ihn auch. Und dann gibt's eine Szene, wo Wayne das Telefon gereicht wird. Genau, und man sieht das Ganze einmal aus Waynes Sicht. Das ist der Indianer, der ihm das Telefon reicht. Und dann sieht man es aus Garths Sicht, der den Indianer nicht sehen kann. Der sieht nur ein schwebendes Telefon. Genau. Fand ich total süß. Ja, wie cool. Und dieser Indianer taucht dann nochmal auf, nachdem das Konzert vorbei ist. Und du siehst halt so dieses Festivalgelände, das echt aussieht wie ein runtergeratztes Fest. Überall Müll und bla so. Und da steht dieser mysteriöse, halbnackte Indianer und ihm läuft so ein Tränchen die Wange runter und so hat so diesen verzweifelten Blick. So wie diese amerikanische Werbung, hätte ich fast gesagt. Das genau. Dieses amerikanische Motiv. Genau. Die Szene gibt es auch in den Simpsons, wo sie, glaube ich, Springfield irgendwie 20 Kilometer weiter nochmal aufsetzen. Dann gibt es auch diese Szene, wo der eine Indianer zu dem anderen sagt, dreh dich nicht um und dann fängt der auch einem an zu heulen. Genau. Also das ist ein ganz, ganz klassisches Motiv. Und da weinen in Indianer mit der Umweltverschmutzung. Genau. Und dann tauchen aber eben Wayne und Garth auf und sagen, ey, du brauchst doch nicht weinen, wir räumen hier doch alles wieder auf. Und fangen dann so an, ganz minutiös die ganzen einzelnen Dinge zu picken und kommen aber überhaupt nicht vor. Diese langen Peaks und diese Müllsäcke und was, aber sie machen das. So. Genau. Und ich fand das total süß, weil es einfach, also unabhängig, ob da jetzt ein pädagogischer Zeigefinger so, ich fand es einfach schön, dass sie dran gedacht haben, so genau. eine Szene zu machen, ja. so dieses, ne, nicht nur dieses Festival ist Highlight und dann ist alles vorbei. Weil natürlich egal. Danach, ich glaube, die Anspielung mit der Träne da im Vordergrund stand, aber es ist halt auch wieder mit umgegangen mit so, ey, komm, mach dir keine Sorgen, wir regeln das, und dann auch den Indianer da ein bisschen ernst zu nehmen und nicht nur genau. als, der ist halt keine Witzfigur, ich finde den mega cool. Nee, der ist sau cool. Also der ist halt auch wirklich, der sagt die ganze Zeit nichts. Ja. Der ist halt wirklich immer so der Führer durch die Wüste zu Jim Morrison, und mehrere haben den gesehen, also auch dieser Rowdy, der Rowdy, da holt. Das war auch die kommen da halt eben bei dem Rowdy rein, der hängt von der Decke, und dann hieß es dann irgendwie, ja, Jim Morrison hatte doch Unrecht, bla bla bla, und dann hast du auch diesen halbnackten Indianer gesehen. Ist das nicht total irritierend, wenn du anderen seine Poritze sehen kannst? Großartig. Und der Indianer ist auch der Grund, warum er dann mitkommt. Genau. Eigentlich. Da denken sie, ja, ich bin schon lange kein Rowdy mehr, und das ist nicht mehr meine Welt, und mache ich nicht. Und euer Pech und so. Und dann quasi, dass sie beide diesen Indianertraum hatten, ist dann letzten Endes ausschlaggebend dafür. Und das ist echt. Also, der zweite Wayne's World hat für mich irgendwie noch mal so eine Sonderstellung. Also, da, wo der erste für mich einfach so ein ganz fester Felsen ist, der einfach nicht unumstößlich ist. Es ist der zweite halt für mich immer noch so ein warmes Gefühl in der Bauchgegend. Das auf jeden Fall. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, für Leute, die mehr mit Film als mit Musik anfangen können, so wie ich, auf jeden Fall die größere Ausbeute an. Wie sie auch das Festivalgelände dann eben suchen und dann gießt Gars irgendwie über diese Sprinkler, über diese Wasseranlage im Auto dann eben so ein Glas Wasser ein. Und dann hast du, also in der Sekunde, wo du gefragt hast, aus welchem Jahr kommt der, wusste ich, okay, sie weiß, worauf jetzt hinausläuft. Also, es war so großartig, wirklich. Also es sind so viele Filmanspielungen drin. Ich habe richtig, richtig Freude dran gehabt. Also richtig, ich fand schon den ersten wirklich, ich habe richtig auch in dem echt Spaß gehabt. Und der zweite ist halt einfach dadurch, dass ich so viel wiedererkannt habe. Es ist ja dann schon immer gerade Filme, die damit spielen, dass man was wiedererkennt, sind umso schöner, wenn man es wirklich wiedererkennt und nicht nur das Gefühl hat, okay, das ist jetzt eine Anspielung, aber ich blick's nicht. Wobei der Film natürlich, also gerade was die Anspielung angeht, bei den Klassikern merkst du es, also eben diese Jurassic Park-Anspielung, die wir eben hatten, dann auch die Reifeprüfung, einfach weil das ein ewiger Klassiker ist. Aber viele andere Dinge, ich glaube, hast du Charlton Heston auf den ersten Blick erkannt? Nee, tatsächlich nicht. Weil der kommt dann ja irgendwann so als Ersatz für den Tankwart rein und wird da einfach nur ausgetauscht. Und ich sagte ja, das ist Charlton Heston. Ne? Genau. Das war halt. Ja, ich hätte noch 3-4 Sekunden länger gebraucht, um ihn zu erkennen, genau, aber ja. Okay. Also, da sind so 2-3 Dinge drin. Also der Film ist einfach, was das angeht, ein bisschen schlecht gealtert und deswegen eher was für Nostalgiker als für Leute. Also ich glaube, wenn ihr jetzt 15, 16 seid, werdet ihr den Film einfach stumpf nicht verstehen. Dann ist er einfach nur eine Klamotte und witzig, mal ein paar Szenen. Man braucht wirklich ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Auch so diese Kampfszene mit dem klassischen, einfach weil es halt dieser klassische Shaw Brothers Hongkong Kung-Fu-Film Flair ist, der da transportiert wird. Das muss man schon wissen und kennen. Ich meine, es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die einfach so Spaß machen. Also ich liebe zum Beispiel, dass er am Ende zu dieser ersten presbyterianischen Kirche fährt, die Szene, wo er mit Filmmusik auf der Straße fährt und dann in den Tunnel rein und dann ist da halt nur so ein ganz leises Rauschen zu hören. Radiosender ist halt weg. Ist halt ein Tunnel. Genau. So, ne? Es ist also der Sound ist nicht, als würde er im Auto Musik hören, sondern es ist wirklich die Filmmusik, die Hintergrundmusik zu dieser Szene, wie er im Auto fährt. Aber die setzt halt erst wieder ein, als er aus dem Tunnel raus ist. Wobei das genauso das Ding ist, was er dann später in den Austin Powers Filmen dann so ein bisschen perfektioniert hat. Also jede Szene ist im Grunde genommen eine Hinarbeitung auf einen Gag. Und daraus bestehen ja die Austin Powers Filme oder viele andere 90er-Jahre-Komödien. Ja. Einfach so, jede Einstellung hat noch einen Gag und dann wird abgefeuert. Und das ist so diese Keimzelle dessen. Mhm. Also so wie Comedy-Filme dann in den 90ern plötzlich funktioniert haben, wo es gar nicht mehr um Situationskomik geht, sondern nur noch um einen audiovisuellen Gag nach dem anderen. Gar nicht mehr um Dialoge. Also das, was ja auch Quentin Tarantino oder Kevin Smith fast zur gleichen Zeit gemacht haben, eben so einen ganz dialogbasierten Humor reinzubringen. Das ist dann in so Mainstream-Blockbuster-Comedy-Fach irgendwann komplett verloren gegangen. Einfach nur so bam, bam, bam, bam, bam. Und wir fahren einfach so lange, bei irgendwem wird das schon hängen bleiben. Mhm. Und das ist vielleicht so, nicht der erste Film, aber so einer der Auslöser. Der Auftakt dazu. Genau, genau. Aber ich finde, das macht den zweiten auch toll, weil er einfach mit vielen verschiedenen Sorten von Humor und Gags spielt einfach. Also du hast nicht nur die Filmzitate drin, du hast auch ein bisschen allgemeineren Humor drin, du hast so diesen spezifischen situationsbasierten Humor drin. Das macht ihn halt sehr, sehr vielfältig. Ja. Also häufig hast du eben einen Film, der sich auf eine Art von Humor einschießt, also sei es jetzt das Parodistische oder so, und das dann den ganzen Film über durchzieht und dann hast du aber irgendwann weißt du auch schon aufgrund dessen, dass es diese Einrichtung Gags ist, was als nächstes kommen wird an Gags, genau, ein bisschen. Und das ist bei Wayne's World tatsächlich nicht der Fall, weil er einfach alles macht. Genau. Querbeet. Und es ist großartig. Und jedes Mal sitzt du da nicht so, oh, wie cool. Und bist wieder überrascht und so. Und das ist echt schön. Also, vielen Dank fürs Schließen dieser Filmwissenslücke. Wir werden weiter am Schließen deiner Filmlücken arbeiten. Sehr gut. Ich finde, das war auch ein schönes Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Denn ich wäre soweit fertig. Ich auch. Gut. Wayne's World, Wayne's World. Party time. Excellent. Wow. Extreme Close-Up. Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Liegt da eigentlich ein Löffel? Um auf dem Paket, Löffel? Das blaue? Nee, das ist eine Zange. Okay. Das ist eine Drahtzange. Okay, alles klar. Entschuldigung. Kein Thema.